Adidas, bist du toll? Wer hat dir den Verstand verrückt? Das dachte ich wohl, dass du so ungeschickt. Sprich, was ich mit dir machen soll. Verkehr ich dich in Raben, soll ich dich schinden oder schaben? Ach, plaget mich doch nicht so sehr. Es fiel mir ja also in mein Gehör. Sieh da, so sollst du Eselsohren haben. Das ist der Lohn der tollen Erbegierigkeit. Ei, warum hast du diesen Streit auf leichte Schultern übernommen? Wie ist mir die Kommission so schlecht bekannt?